Erster früh am Morgen, nachdem die Hohenpriester, die Ältesten, die Schriftgelehrten und der ganze Hohe Rat eine Entscheidung getroffen hatten, fesselten sie Jesus. Dann führten sie ihn weg und übergaben ihn Pilatus. Zweiter Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, du sagst es. Dritter die Hohenpriester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Vierter Pilatus fragte ihn noch einmal, antwortest du nichts? Sieh doch, was sie alles gegen dich sagen. Fünfter Jesus antwortete aber nichts mehr, so dass Pilatus sich wunderte. Sechster es war aber Brauch, dass Pilatus ihnen zum Fest einen Gefangenen freiließ, den sie sich wünschten. Siebter ein Mann namens Barabbas war mit Rebellen gefangen, die während eines Aufstands gemordet hatten. Achter das Volk kam herbei und begann zu fordern, dass Pilatus das tun sollte, was er sonst für sie tat. Neunter Pilatus fragte sie, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Zehnter denn Pilatus wusste, dass die Hohenpriester Jesus aus Neid übergeben hatten. Elfter die Hohenpriester aber hetzten die Menge auf, damit Pilatus ihnen lieber Barabbas freiließ. Zwölfter Pilatus fragte sie wieder, was soll ich dann mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Dreizehnter sie schrien aber wieder, kreuzige ihn. Vierzehnter Pilatus fragte sie, was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber nur noch lauter, kreuzige ihn. Fünfzehnter Pilatus wollte das Volk zufriedenstellen. Deshalb ließ er Barabbas frei, aber Jesus ließ er auspeitschen und übergab ihn zur Kreuzigung. Sechzehnter die Soldaten führten Jesus in den Hof des Gerichtsgebäudes und riefen die ganze Abteilung zusammen. Siebzehnter sie zogen ihm ein purpurfarbenes Gewand an, flochten einen Kranz aus Dornen und setzten ihn ihm auf den Kopf. Achtzehnter dann begannen sie, ihn zu grüßen, sei gegrüßt, König der Juden. Neunzehnter sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und knieten vor ihm nieder, um ihn zu verspotten. Zwanzigster nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand aus und seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. 21. Sie zwangen einen Mann, der gerade vorbeikam, Simon von Kyrene, das Kreuz von Jesus zu tragen. Simon war der Vater von Alexander und Rufus. 22. Sie brachten ihn zu einem Ort namens Golgatha, was Schädelstätte bedeutet. 23. Sie gaben ihm Wein mit Myrrhe, aber er nahm ihn nicht an. 24. Sie kreuzigten ihn und verteilten seine Kleider, indem sie Lose warfen, um zu entscheiden, was jeder bekommen sollte. 25. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. 26. Über ihm war eine Aufschrift angebracht, die den Grund seiner Verurteilung nannte, der König der Juden. 27. Mit ihm kreuzigten sie auch zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. 28. So erfüllte sich die Schrift, die sagt, er wurde zu den Verbrechern gezählt. 29. Die Leute, die vorbeigingen, beleidigten ihn, schüttelten den Kopf und sagten, ha! Du, der den Tempel abreißt und in drei Tagen wieder aufbaut, 30. Hilf dir selbst und steig vom Kreuz herunter. 31. Auch die Hohenpriester und die Schriftgelehrten verspotteten ihn und sagten, anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. 32. Der Christus, der König Israels, soll jetzt vom Kreuz heruntersteigen, damit wir es sehen und glauben können. Auch die beiden Männer, die mit ihm gekreuzigt wurden, beleidigten ihn. 33. Als die sechste Stunde kam, wurde es dunkel über dem ganzen Land bis zur neunten Stunde. 34. Um die neunte Stunde rief Jesus laut, Eloi, Eloi, lama sabachthani, das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 35. Einige der Anwesenden sagten, als sie das hörten, sieh mal, er ruft Elia. 36. Jemand lief hin, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Er sagte, wartet, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herunterzuholen. 37. Jesus schrie aber laut und starb. 38. Der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei Teile. 39. Als der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, wie Jesus starb, sagte er, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. 40. Es waren auch Frauen da, die von Weitem zusahen. Dazu gehörten Maria Magdalena, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, und Salome. 41. Diese Frauen waren Jesus gefolgt und hatten ihm gedient, als er in Galiläa war. Viele andere Frauen, die mit ihm nach Jerusalem gekommen waren, waren auch dabei. 42. Es war schon Abend geworden, denn es war der Vorbereitungstag, also der Tag vor dem Sabbat. 43. Da kam Josef von Arimathäa, ein angesehenes Mitglied des Rates, der selbst auf das Reich Gottes wartete. Er fasste Mut und ging zu Pilatus, um den Leichnam Jesu zu bitten. 44. Pilatus wunderte sich, ob Jesus schon tot war. Er rief den Hauptmann herbei und fragte ihn, ob Jesus schon lange tot sei. 45. Als er es vom Hauptmann erfuhr, gab er Josef den Leichnam frei. 46. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dann rollte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. 47. Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Josef, sahen zu, wo Jesus hingelegt wurde.